Du hast doch gesagt, dass ich nicht zu Hause bin, nicht? Ja, ich hab's gesagt. Hm? Er scheint sich zu verziehen, Gott sei Dank. Hier, Franz, sieh mal. Da habe ich dir eine besonders hübsche Marke mitgebracht, eine spanische. Oh ja. Das ist Philipp II. Wie schön der goldene Grund ist, nicht? Und drauf dieser schwarze feierliche König. Du weißt doch, wer Philipp II. War und welche Bedeutung er gehabt hat. Ja, Vater. Und hier habe ich noch eine sehr schöne Marke, eine aus der Schweiz mit einem Edelstein. Erkennst du den Stein? Ja, das ist ein Topaz. Schön. Ah, die Struktur des Steins, so herrlich, nicht? Seine ganze Serie. Ich werde sehen, ob ich sie ganz... Das ist offenbar ein zäher Patron. Gibt einfach Leute, die tatsächlich nicht wissen, dass man auch mal Ruhe braucht, nicht? Einfach nicht begreifen, ne? Soll ich gehen? Ja, geh und sag, ich bin nicht zu Hause, aber sei ein bisschen energischer. Ja, gut. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass mein Vater nicht zu Hause ist. Er ist nicht zu sprechen. Na gut. Ja, ich will sehen. Ich habe ihm gesagt... Psst. Hast du das Ding abgestellt? Ja. Du bist einfach nicht energisch genug gewesen. Erst sagst du, er ist nicht zu Hause und dann sagst du, er ist nicht zu sprechen. Man hört ja deiner Stimme schon an, dass du lügst. Nimm dich zusammen, sprich energisch und sicher. Ja, er sagt, wenn ich dir seinen Namen nenne, wirst du zu Hause sein. Seinen Namen? Er sagt, er heißt Robert. Robert? Robert? Und den Nachnamen? Ja, den hat er nicht genannt. Er sagt, es genügt, wenn ich sage, Robert sei da und wollte dich sprechen. Robert? Das kann doch nicht Robert Köhler sein. Robert Köhler ist doch... Wer sind Sie? Ich bin Robert. Was? Robert? Robert Köhler? Ich weiß nicht, wie viele Roberte du kennst und ob meine Stimme... Robert, du musst sofort aufkommen. Du musst... Nein, ich komme runter. Wo hast du denn die ganze Zeit über gesteckt, Robert? Ja, ich komme. Wenn du runterkommst, gehe ich weg. Bleib oben. Ja, gut. Aber dann komm du doch auf. Warum willst du mich denn nicht sehen? Ich will nicht das Gesicht wiedersehen, das ich zuletzt vor 17 Jahren gesehen habe. Ja, aber... Ach, Robert... Lass mich, ich will nicht. Hören ist schon schlimm genug, aber sehen... Robert, ich weiß nicht, was ich dir angetan haben könnte, so wie du mit mir sprichst. Ich bin doch so froh, dass du wieder da bist. Wir hielten dich für verschollen, wir haben gesucht, keine Spur von dir, aber... Warum kommst du denn nicht rauf, Robert? Komm doch, du weißt doch, alles, was meines ist, auch dein. Oh, alles? Ja, alles. Sag mal, warum lachst du dauernd? Lachen ist mein Hauptnahrungsmittel, du. Es ist mein Brot, mein Wein. Ist doch schrecklich, dass wir hier stehen und uns durch diese fürchterliche Leitung unterhalten. Ich finde diese Leitungen fantastisch. Man kann mit jemand sprechen, ohne ihn sehen zu müssen. Dass du da unten stehst und nicht aufkommen willst und mich nicht runterkommen lässt. Telefonieren wäre weniger grausam gewesen, Robert. Warum denn nur? Telefonieren kostet Geld. Ach, Geld brauchst du. Du, es klingt, als wenn du dir gar nicht vorstellen könntest, dass man kein Geld haben kann. Geld brauchst du. Luft brauchst du. Brauchst du vielleicht ein paar Socken? Tatsächlich, Franz, ich könnte sowohl ein paar Socken wie Geld gebrauchen. Mein Gott, Robert, es geht dir schlecht? Robert, erzähl doch. Was hast du die ganze Zeit über gemacht? Wo bist du gewesen? Wie ist es dir gegangen? Wo hast du das Ende erlebt? Männer wie du fehlen uns, Robert. Männer, die... Euch fehlen Männer wie ich? Dass ihr Männer wie mich braucht. Nein, Robert, ich meine der Staat, die Gesellschaft. Ja, also ich schäme mich nicht, das zu sagen, die Menschheit, wir alle. Was, nur lachen, Robert? Ja, nur lachen, Franz. Männer wie du fehlen uns. Ich kenne niemanden, dem ich fehlen könnte. Ja, aber mich kennst du, Robert. Oh, ich kannte dich. Und neulich habe ich dich sogar gesehen. Ja, in der Zeitung, Franz. Ein Bild von dir. In irgendeinem Park aus irgendeinem Papierkorb angelte ich mir eine Zeitung und sah dein Bild, Franz. Du hattest irgendwo einen Vortrag gehalten über die koordinierte Gesellschaft. Robert. Robert, ich denke, du bist mir eine Erklärung schuldig. Ja. Wir sind Freunde gewesen. Wir haben bittere Zeiten miteinander verbracht. Robert, du hast mir das Leben gerettet. Also lach jetzt nicht, bitte. Lach nicht. Gut. Gut, ich lach jetzt nicht. Obwohl ich... Unterstellen wir einmal, ich habe dir das Leben gerettet. Wir sind Freunde gewesen, wir haben bittere Zeiten miteinander verbracht. Ja. Wieso bin ich dir da noch eine Erklärung schuldig? Aber Robert... Aber das klingt, als ob ein Lebensretter... Vielleicht hast du recht. Aber warum sollte ich nicht lachen? Es fällt mir schwer, nicht zu lachen. Findest du mein Lachen bitter, Franz? Nein. Merkwürdigerweise nein. Es klingt fast heiter als... Ich bin auch heiter. Meine Heiterkeit schwindet nur, wenn ich zu viel sehe. Es war wirklich nicht erheiternd, dein Gesicht in der Zeitung zu sehen. Nimm's mir nicht übel, du wirst ja hin und wieder in den Spiegel sehen. Aber solange ich dich nicht mit meinen eigenen Augen sehe, kann ich mir immer noch einreden. Es ist aber an der falschen Rastung, an der Technik des Fotos, des Drucks gelegen. Aber auf einen Versuch ankommen lassen, möchte ich es nicht. Nein. Wir sprachen eben über Geld. Ja, also, wie viel brauchst du? Wie viel hast du? Was, hier im Hause? Hast du anderswo auch noch Geld? Papiere? Ein Bankkonto? Franz! Also, entschuldige, Robert, aber das klingt mir nun doch zu kindlich. Glaubst du wirklich, ich sollte mein Geld hier herumliegen haben? Ist es denn so viel? Wie viel ist es denn? Ja, wie meinst du das? Insgesamt? Ja, insgesamt. Da mir alles gehört, muss ich es wohl erfahren, nicht? Ich habe doch sozusagen Anspruch auf einen Kontoauszug. Robert, wenn ich deine Stimme nicht wiedererkennte, würde ich bezweifeln, ob du wirklich der Robert bist, den ich kenne. Franz, dann wirst du wirklich ungerecht, Franz. Du warst es doch, der sagte, alles, was mein ist, ist doch dein, oder war es nicht so gemeint? Es war so gemeint. Dann sag's mir doch. Ich brauche wirklich Geld. Und ich bin gekommen, dich um welches zu bitten. Ich brauch's, Franz. Ich komm sofort runter. Nein, Robert, nein. Ich bring dir alles, was ich im Haus habe. Brauchst doch Kleider. Hast du Hunger? Ich komm sofort. Wenn du runterkommst, verschwinde ich. Und du hörst nie mehr von mir. Oder möchtest du vielleicht, dass ich verschwinde? Also ich möchte dich sehen. Und wie soll ich dir Geld, Kleider und zu essen geben, wenn ich nicht runterkommen kann und du nicht raufkommen willst? Bitte, verzeih, dass ich lache. Aber es gibt eine uralte und bewährte Methode. Wirf es zum Fenster raus. Zum Fenster rauswerfen? Na, hör mal, das macht man mit einem Groschen für die Straßenmusikanten. Na, oder klingt dir das zum Fenster rauswerfen zu schlimm? Du könntest es ja in einen Karton tun. Gut verschnüren. Natürlich, ich weiß ja nicht, welche Summe... Also ich werde etwa 500 Mark im Haus haben. Könnt ihr ja auch noch einen Scheck geben. 500 Mark. So viel habe ich lange nicht in der Hand gehabt. Ich gebe dir 3.000, 4.000, aber ich hab's doch nicht im Bar da. Nur einen Scheck. Mit deinem Scheck kann ich nichts anfangen. Du könntest doch zur Bank gehen. Du, sobald ich eine Bank betrete, drückt der Portier den Alarmknopf. Robert, wie siehst du denn aus? Kannst du dir nicht vorstellen, wie jemand aussieht, bei dessen Anblick ein Bankportier den Alarmknopf drückt? Lach doch nicht dauernd. Lass mir doch mein Lachen. Ist das denn bitter? Klingt das gemein oder vorwurfsvoll? Nein, das ist nur... Ja, was denn? Was ist das denn? Das klingt so verantwortungslos. Ja, das ist genau das richtige Wort, verantwortungslos. Du gibst mir das Geld besser sofort, sonst kommst du noch auf die Idee, es wäre verantwortungslos, mir welches zu geben. Du, übst du deinen Beruf nicht mehr aus? Als wer stellst du diese Frage? Als dein Freund. Dieselbe Frage hat mir auch Helene gestellt. Was? Du bist bei Helene gewesen? Jetzt lachst du. Du, Helene ist wirklich komisch geworden, du. Schrullig, bisschen zu schrullig. Fanatisch. Ich habe ja nichts gegen Ordnung, aber sie macht eine Religion draus. Wann warst du denn bei ihr? Ich komme gerade von ihr. Sie hat leider keine Sprechanlage und so musste ich meine letzten Groschen in den Telefonautomaten werfen. Ach, und sie hat dir nichts gegeben? Nichts. Sie hat gesagt, ein Mann von meiner Intelligenz und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann wollte sie unbedingt wissen, wo ich die ganze Zeit über gesteckt habe und... Du Franz, und ob ich weitergekommen sei. Ja, wo hast du denn die ganze Zeit übergesteckt? Hör bitte, Franz, wirf erst das Geld runter, ja? Warst du im Gefängnis? Natürlich nicht die ganze Zeit. Robert, wo bist du denn von Osbergen aus hin damals? Zu den Franzosen. Hör, Franz, machst du den Karton fertig? Waren sie nett zu dir? Ich meine, haben sie irgendetwas... Ja, sie waren reizend, ganz reizend, sofort kapiert, was mit mir los war. Sofort kapiert, sage ich dir. Du, Franz, zum Bürgermeister haben sie mich gemacht, mit Vollmachten, Freiheiten zu essen, zu trinken. Aber ich bin ja kein Bürgermeister, ich bin Maler. Ich war Maler. Ach, du malst nicht mehr? Nein, ich zeichne nur noch. Ja, darf ich denn auch deine Zeichnungen nicht sehen? Möchtest du gern wissen, ob ich begabt bin, ja, zu Hoffnungen Anlass gebe? Nein, ich zeichne nur noch unter bestimmten Bedingungen. Ach so, ich verstehe. Kein Material, kein Atelier, nicht? Materialatelier. Nein. Gewisse klimatische Bedingungen fehlen mir. Ach, ja, ich verstehe. Sonne, Wärme, vielleicht Süden. Ne? Du verstehst gar nichts, Franz. Ich zeichne nur noch gelegentlich mit meinem rechten Zeigefinger auf beschlagene Scheiben. Und, ja, wie gesagt, die gibt's nicht immer. Nur morgens früh. Und in Badezimmern. Aber schau, Franz, Badezimmer. Warum wirfst du mir das Geld nicht runter, Franz? Gehört mir nun alles oder gehört mir nichts? Bist du mein Freund oder nicht? Bist du noch da? Ich bin noch da. Gut. Ich werf dir das Geld runter. Ja. Warte. Ja, ich warte. Wirst du sofort gehen, wenn ich das Geld runtergeworfen habe? Robert, zum Fenster hinaus? Du fängst an, mich wirklich zu langweilen, Franz. Wirf das Geld runter und du wirst sehen, ob ich noch da bin oder nicht. Oder soll es eine Bedingung sein? Bedingungen gelten doch nicht, wie? Robert, warst du schon bei Georg? Nein. Glaubst du, er wird mir was geben? Also, wir sprechen immer zu von dir, immer, Robert. Er würde sich freuen, dich zu sehen, und du fragst, ob er dir was geben würde. Ja. Warum bist du denn nicht früher gekommen, Robert? Ich war verhindert, du. Durch höhere Gewalt war ich verhindert. Wirfst du nun das Geld runter, oder nicht? Ja, sofort. Hast du es denn so eilig? Ich hab's sehr eilig. Ich brauche das Geld, Franz. Hast du es denn noch nicht verstanden? Warte. Was ist das für ein Mann, Vater? Hast du gehorcht? Ist es wirklich Robert Köhler, der Mann, von dem du uns so viel erzählt hast? Ja. Warum kommt er nicht rauf? Das will er nicht. Und warum gehst du nicht runter? Will er auch nicht. Warum? Ja, warum? Warum? Ich weiß nicht, warum. Man kann ihn gar nicht sehen da unten. Hast du es versucht? Ja, ich habe zum Fenster rausgesehen. Er muss sich ganz nah an die Haustür drücken. Na, geh jetzt ins Bett, Franz, es ist spät. Mutter hat gesagt, ich darf warten, bis sie nach Hause kommt. Also gut, dann wart meinetwegen. Was machst du da, Vater? Ich werfe ihm Geld runter. Zum Fenster raus? Ja. Zum Fenster raus. Robert? Ja? Ich werf's jetzt runter. Versprich mir nicht zu schauen, wenn ich das Päckchen aufhebe. Hallo? Hallo, versprichst du es mir? Du hältst es für Neugier. Es ist mehr, Robert. Ich weiß, Franz, ich weiß, aber glaub mir, es ist besser, wenn wir uns nicht sehen. Also gut, ich werde nicht schauen. Robert! Ja? Ja, danke, ich hab's, Franz! Danke, Franz! 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 200. Du, das sind aber keine 500, Franz, das sind genau 210. Du, hast du dich verzählt oder nicht gewusst, dass du nur so viel im Haus hast? Du, Franz, wenn mir alles gehört, schuldest du mir noch alles? Weniger 210. Sag, Franz, warum eigentlich die 10 Mark? Warum nicht 200, 500? Nein, danke, Franz, danke, das ist viel Geld. Ich meine, aber im Verhältnis zu alles sehr gering. Bist du jetzt nicht ungerecht? Nein, ich bin nur genau. Ich habe nicht gesagt, dass mir alles gehört. Franz? Franz, bist du noch da, Franz? Ich bin froh, dass du noch da bist. Ich warte auf den Rest, Franz, den Rest von 500. Bedenke, dass ich zu Georg nicht gehen kann. Ja, warum nicht? Weil du ihn anrufen wirst, informieren wirst, vielleicht sogar warnen. Du wirst sagen, Robert ist aufgetaucht, offenbar verkommen, demoralisiert, dunkle Vergangenheit und so. Er braucht Geld und Georg wird mir irgendwo auflauern, mich abfangen. Nein. Sag ihm, ich käme, aber nicht heute, irgendwann. Und mach ihn mit der Methode vertraut, zum Fenster rauswerfen. Hörst du? Bist du noch da? Ja. Ich denke an Ostbergen. Was haben wir miteinander erduldet, füreinander getan? Wie haben wir miteinander gesprochen? Du hast mir das Leben gerettet, dein eigenes aufs Spiel gesetzt. Bist nachts aus unserem Versteck geschlichen, um Medikamente zu holen, einen Arzt und Milch und... Herr Robert, und nun? Ich bin derselbe Robert. Unverändert derselbe. Sogar Oberbürgermeister bin ich eine Zeit lang gewesen. Die Franzosen waren einfach reizend zu mir, wirklich reizend. Ihr konntet mich gar nicht finden. Ich hatte nämlich meinen Namen geändert und nannte mich Kohl, Friedrich Kohl. Ja, ein Name ist kein Steckbrief, Franz. Ein Gesicht ist einer, ein Bild. Alles, was wiedererkennbar ist, ist Steckbrief, Franz. Ja. Ich wurde steckbrieflich gesucht und gefunden. Du möchtest so gern wissen, warum. Ah, Franz, du würdest enttäuscht sein, wenn ich dir es sage. Denk nicht dran und wirf den Rest runter, Franz. Franz, warum wirfst du den Rest nicht? Schrei mich nicht an. Du weißt doch wohl noch, dass ich nie einen Menschen anschreien konnte. Bitte verzeih. Und ich werde dich nie mehr sehen. Oh, ich komme wieder, wenn ich Geld brauche. Aber nicht so bald. Robert, du weißt, dass ich in deiner Schuld stehe. Oh, deshalb vielleicht der Rest. Nein. Du stehst nicht in meiner Schuld, Franz. Ich gehe ganz gern mal nachts aus unserem Versteck raus, schon um mal eine andere Frau als Helene zu sehen. Ach, Franz, das Leben gerettet. Robert, warte! Ich werf dir den Rest sofort rund. Robert! Was ist los, Marianne? Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Wen meinst du denn? Dieser Mann, von dem du uns immer erzählt hast. Ja, und wie sah er aus? Ich kann dir nicht sagen, wie er aussah. Ich habe ihn gesehen. Ihn. Ja. Ja, und? Was? Lach nicht, Franz. Ich kann dir nicht mehr sagen. Ich habe ihn gesehen. Sag mal, was hast du da von Rest gerufen? Ja, ich habe ihm Geld runtergeworfen und... Doch nicht alles. Nein, ich wollte ihm auch nur einen Scheck geben. Einen Scheck? Warum lachst du? Ich gebe dir auch Schecks. Ja, mir. Verzeih. Du kannst ja nicht wissen. Ihm einen Scheck. Was soll ich denn tun? Warte, bis er wiederkommt.